Verschwitzt setzt sich Olaf Schubert auf die Wiese im Kulturgarten Saloppe. Der Soundcheck wartet. Verspätet ist er sowieso. Es ist großer Wahltag. Ja, ich habe den Urnengang absolviert. Für die Europarlamentarier und den Dresdner Stadtrat. Und das braucht länger als gedacht. UNESCO-Welterbetag ist auch noch. Doch weil die Waldschlösschenbrücke, nur 5 Spazierminuten von der Saloppe entfernt, flott und monströs aus den Elbwiesen wächst, dürfte es der letzte für Dresden sein. Es wäre eigentlich konsequent, sag ich mal, wenn man Dresden dann auch diesen Welterbetitel aberkennt. Dresden ist, denke ich, Provinz genug, also sich hier nicht mehr die Butter vom Brot nehmen zu lassen. Und es gibt ja, glaube ich, schon 2 Städte auf der Welt, denen dieser Titel aberkannt wurde. Ich glaube, einer ist in Afghanistan, der dritte ist irgendwie in irgendeiner Wüste und Dresden wäre dann in einer glorreichen Riege. Ein kleiner Dreiakter, einer von Olaf Schuberts filmischen Problempreziosen, nachzusehen auf YouTube, weiß den Brückenirrsinn treffender zu beschreiben als jedes Feuilleton. So, da bin ich also. Mutig bietet er den Weltkonflikten die hohe Stirn. Dabei ist der schlachsige Bühnen-Robin Hood mit dem schütteren Lockenhaar alles andere als ein Heldentyp. Nee, ich bin ja der klassische Leptosome Ektomorph gewachsene, also feingliedrig, ne? Schlank, also von Kopf bis Fuß. Schüchtern zieht er die bleichblaue Jeanshose immer wieder über seine knochigen Hüften, den nackten Oberkörper gehüllt in eine, so ein Zitat, geschickt geschnittene Obertrikotage. Es ist sein Markenzeichen für die Bühne, der gelb-grüne Burlington-Polunder. Herübergerettet aus dem Westen, den hat mir einst ein Onkel im Paket geschickt. Und ich habe jetzt allerdings auch schon ein Duplikat anfertigen lassen müssen. Es kam zu Materialschwund. Im Grunde stellt sich Olaf Schubert, der vor 41 Jahren in Dresden geboren wurde und lange vor seinen wortgewaltigen Bühnenshows viel frischen Jazz fabrizierte, jedem Problem und Phänomen. Es ist mir schon immer ein immanentes Bedürfnis. Auslassen wäre ja auch Quatsch. Die Probleme sind ja nun mal da. Ne? Und dann, wer, wenn nicht ich, soll sie lösen? Da bin ich Olaf genug. Aber ich gelobe hier feierlich. Eine kalte und digitale Welt möchte ich nicht. Da mache ich auch nicht mit. Ich habe meiner Mutter versprochen, ich bleibe warm und analog. Partnerschaft und Produktionsprozess, Nachbarschaft und Neonazis, Genforschung, Gefühle oder Entschleunigung. Olaf Schubert bringt all das furchtlos wechselnd zu Gehör und zu Gesicht. Die Texte frönen, mehr noch im Bühnenprogramm als in den Hörstücken, einer wilden Leidenschaft für alt- und neudeutsche Hohlworte, für schwülstige Kirchen- und Behördensprache, aber auch für Naturwissenschaften, Latinismen und schräge Präteritumformen. Ich schwiff kurz ab. Der Erfolg, sogar im Fernsehen, gibt ihm wohl recht, dem Dresdner Betroffenheitslyriker und Weltverbesserer. Zum Oxford-Sächsisch gibt es für Olaf Schubert keine Alternative. Das hat sich einfach so entwickelt. Da konnte ich gar nicht eingreifen. Ich öffnete einfach den Mund und sprach. Ja, denn besonders der letzte Refrain, ganz klar ein dicht gespickter Konsonantenparcours. Da wäre ich fast übers Jochbein gestolpert. Man muss ja sagen, so sehr sächsisch rede ich ja gar nicht, also dass es jetzt so direkt auffällt. Ein bayerischer Bühnenschaffender würde ja, glaube ich, nicht auf die Idee kommen, seinen Dialekt zu schmälern oder zu schinden. Und ja, auch ich stehe dazu zurecht, wie ich heute in der Retrospektive auch wahrnehmen muss. Keep on rocking und Tschüssikowski.